Kundgabe 6336. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.08.1955. Plan der Vergöttlichung der Wesen. Auf endlose Zeiten erstreckt sich mein Erlösungsplan, der Plan der Erlösung des Gefallenen, der Vergöttlichung der erschaffenen Wesen, deren Willensentscheid einstens verkehrt gerichtet war und die deshalb endlose Zeiten benötigen, um ihren Willen die rechte Richtung zu geben, weil sie selbst sich in völlig zu mir Gegensätzliches gewandelt haben, doch einmal wieder mein Ebenbild sein sollen. Der Vorgang dieser Umgestaltung oder Rückgestaltung erfordert eine endlos lange Zeit, weil er in einer gesetzmäßigen Ordnung sich vollziehen muss. Ansonsten ein unabwendbares Chaos entstehen und das Endziel nimmermehr erreicht würde. Das Grundgesetz meiner ewigen Ordnung ist und bleibt die Liebe. Es ist also nur möglich, eine Rückführung zu mir zu erreichen, wenn ich allem Gefallenen, allem Unvollkommen Gewordenen die Möglichkeit gebe, Liebe zu üben. Und Liebe üben bedeutet dienen. Ich musste also zuvor Gelegenheiten schaffen, wo sich das Gefallene dienend betätigen kann. Ich musste etwas erschaffen, wo es jenem Gefallenen möglich war, zum Erstehen und Erhalten beizutragen, in welcher Art dies auch geschieht. Und so ersann ich mir die Schöpfung als diesem Zweck entsprechend. Ich ließ gleichsam das Geistige mittätig sein am Erstehen dieser. Jedoch ich musste es zwangsmäßig dazu veranlassen. Es musste nach meinem Willen bestimmte Außenformen beziehen und in diesen die ihnen zugewiesene Tätigkeit ausführen. Das dienende Prinzip beherrscht die ganze Schöpfung, weil mein Wille bestimmt, der immer nur Ausdruck meiner übergroßen Liebe ist. Ein Dienen im Zwang also war vorerst nötig, weil von selbst kein Wesen sich zum Dienen, zur Äußerung der Liebe entschlossen hätte. Die Rückkehr oder Rückwandlung des Gefallenen aber mein Ziel ist und bleibt. Das Dienen im Musszustand brachte aber schon eine Wandlung zustande, wenn es auch endlos lange Zeit erforderte. Ist nun die Rückwandlung so weit vorgeschritten, dass der ursprüngliche Widerstand gegen mich nachgelassen hat, dann kann auch dem Wesenhaften eine gewisse Freiheit zurückgegeben werden, so dass es nicht mehr gezwungen ist zu seinem Tun, sondern im freien Willen das Gleiche fortsetzen kann, zu dienen, wozu es jedoch in sich selbst die Liebe entzünden muss. Der Zweck und das Ziel des ganzen Entwicklungsprozesses ist, dass sein Wille nun die rechte Richtung einschlägt, dass das Denken, Wollen und Handeln des Wesens nun vom Liebeprinzip bestimmt wird, dass die Rückwandlung zur Liebe unter Beweis gestellt wird und also die Vergöttlichung des Wesens sich vollzieht, dass das Ziel erreicht ist, das ich dem von mir hinausgestellten Geistigen gesetzt habe, dass sich das erschaffene Wesen freiwillig zu meinem Ebenbild gestaltet hat, zu meinem Kind. In dieser endlos langen Entwicklungszeit aber geht das Wesen durch endlos viele Phasen, die es einmal wird rückschauend übersehen können, wenn es im Lichtzustand das Gewaltige meines Heilsplanes zu fassen vermag. Und jede einzelne Phase wird ihm das Leid und die Qualen ersichtlich machen, die ihm nun erst die ungeheure Weite seines Falles in die Tiefe aufzeigen, die Entfernung von dem, der es anfangs in aller Vollkommenheit erschaffen hat. Dann erst wird ihnen meine Liebe, Weisheit und Allmacht offenbar werden. Und dann erst schlagen die Wellen ihrer Liebe zu mir über ihnen zusammen und sie versinken völlig in meinem Liebestrom. Sie loben und preisen mich unaufhörlich und sie haben keinen anderen Willen mehr, als mir zu dienen und mitzuhelfen, dass ich, mein Ziel, die Vergöttlichung alles Geschaffenen einmal erreiche. Sie sind unausgesetzt in Liebe tätig und kommen ihrer uranfänglichen Bestimmung nach, zu wirken und zu schaffen in meinem Willen, der nun auch ihr eigener Wille ist, weil sie vollkommen sind. Amen.